Okay. Also ich werde mir wirklich Mühe geben, aber wenn man bei Aurora sagt, langsam, dann muss man mich, glaube ich, 100 Mal daran erinnern, dass ich, ja bitte, dass ich langsam sprechen muss. Das gelingt mir oft nicht so gut. Also bevor ich zu deiner Frage komme, möchte ich mal kurz sagen, obwohl es nicht direkt mit dem Thema zu tun hat, dass Einwanderung und Auswanderung weltweit immer gegeben hat. Die Deutschen selbst waren Auswanderer. Allein bis zum Ersten Weltkrieg sind mehr als 6 Millionen Deutsche nach USA gegangen. Ja? 6 Millionen Menschen. Auch in der Türkei leben Deutsche, mehr als 5.000. Also das wird hier in diesem Land ein bisschen schwer gehabt, keine Ahnung aus welchem Grund. Aber wir hier und viele andere sind informiert, das ist jetzt nicht typisch für Deutschland und auch nicht nur typisch für die Menschen, die in Deutschland leben. Das andere, kurz eine Geschichte, Chronologie, wie es in der Türkei zu diesem Anwerbeabkommen kam. Es war der 30. Oktober 1961. Ich glaube, als viertes Land wurde mit der Türkei das abgeschlossen. In der Türkei herrschte damals hohe Arbeitslosigkeit. Für viele Menschen war das eine Rettung, das ist eine Wahrheit. Die Türkei wollte ihre Leute nach Deutschland schicken. Sie wollten, dass die Menschen in diesem Land nur 2 Jahre bleiben. Eine Art Rotationsprinzip. Und diese Leute sollten Geld reinbringen, plus wenn sie wieder schnell zurückkommen, das Wissen aus Europa, aus Deutschland, damit das Land sich entwickeln kann oder schnell entwickeln kann. Aura hat das gesagt, ich würde gerne kurz mal Zahlen benennen, weil das einfach wirklich ignoriert wird. Von den ersten circa 800.000 Menschen, die aus der Türkei gekommen sind, waren rund 150.000. Also 150.000 Frauen sind als Erste gekommen. Das ist für ein Land, was heute noch als rückständig markiert wird, ein großer Erfolg. Frauen aus Karlsruhe, die ihre Stadt noch nie im Leben verlassen haben, haben gewagt, nach Deutschland zu einem Land zu kommen, die sie nicht mal aus der Karte kannten. Und diese Frauen haben alle geschafft, die sind hier geblieben. Also ich kenne von vielen Männern die Geschichten, die nach 24 Stunden Fabrikarbeit gesagt haben, oh Gott, enttäuscht, ich gehe zurück. Viele sind wirklich auch gegangen, aber ich habe bisher von keiner Frau gehört, die gesagt hat, schwer halte ich nicht aus, gehe ich zurück. Diese Frauen waren ledig, diese Frauen waren geschieden oder diese Frauen waren verheiratet, weil der Ehemann dieser ersten hessisch bestanden hat, ist sie gekommen, dann hat sie den Ehemann nachgeholt und später auch die Kinder. Zu meiner Geschichte jetzt, das war ja die Frage. Mein Vater ist das erste Mal 69 zu Siemens hier in Berlin gekommen. Ein paar Monate später hat er meine Mutter und 3 von meinen Geschwistern nach Berlin geholt. Da ist ein Bild, vielleicht können wir das zeigen. Meine Mutter und 3 Geschwister, ich und meine Schwester sind nicht mit auf dem Bild. Wir wurden in Kars beim... Das Bild hier, meine Mutter, meine älteste Schwester, meine jüngste Schwester und mein Bruder. Die sind ein paar Monate später gekommen. Ich und meine Schwester mussten in Kars bei meinen Großeltern väterlicher Seite bleiben. Ein Jahr später wurden wir beide auch geholt. Ich habe hier in Berlin die 2. Klasse besucht. Das war eine Klasse nur für türkische Kinder. Und die Lehrerin war selbst auch aus der Türkei. Also da ging es nicht um die deutsche Sprache und Schulbildung, sondern diese Kinder wurden damals, weiß ich heute, einfach da geparkt. Weil beide Seiten gedacht haben, die gehen zurück. So nach einem Jahr bin ich mit meiner Schwester wieder zurückgeschickt worden, weil meine Mutter, beide hier mit der Situation, 5 Kinder, beide arbeiten. Wenn wir sie zur Kita schicken, dann können wir das Gehalt, was wir verdienen, für 5 Kinder bezahlen. Oder Wir alle kehren wieder zurück. Sie standen vor dieser Entscheidung. Deshalb haben die mich und meine Schwester nach einem Jahr wieder zurückgeschickt. Diesmal aber nicht mehr nach Graz, weil Oma sagte, mach's nicht mehr. Diesmal nach Istanbul, wieder zu Oma und Opa, diesmal aber mütterlicher Seite. Also das zeigt, wenn man genau hinguckt, eine Migration ins Ausland, denn eine Migration binnen. Graz und Istanbul, zwei ganz unterschiedliche Städte, heute noch. Da musste ich mit der Grundschule anfangen. Ein paar Jahre habe ich die Grundschule da gemacht. Dann haben meine Eltern sich doch für die Türkei entschieden. Dann sind sie gekommen. Da habe ich nochmal eine Schule gewechselt. Zwei Jahre später, glaube ich, war das. Vater konnte nicht mehr. Ist wieder nach Deutschland. Hat wieder eine Mama nachgeholt. Ich und meine Schwester mussten zu einem Internat. Also wenn ich so richtig im Kopf habe, bis zur 8. Klasse habe ich 8-mal die Schule gewechselt. Ja, zwei Länder, drei Städte und verschiedene Schulkameraden, Lehrer. Schon allein das ist eine Belastung, wenn man heute guckt. Ich bin da in dieser Biografie nicht allein. Es sind sehr, sehr viele Männer und Frauen betroffen. Und ich denke, trotz dieser Schwierigkeit haben sehr viele geschafft, hier zu Fuß zu fassen. So, denn das letzte Mal oder für immer bin ich mit 14 gekommen, 1979. Diesmal konnten wir gleich einen Deutschkurs besuchen bei der Volkshochschule. Dann wurde ich in der Schule angemeldet, meine Schwester, die 1,5 Jahre älter ist als ich, nicht, weil sie knapp 16 war. Ein paar Monate später endete die Schulpflicht. Ich durfte noch aber in die Regelschule gehen, diesmal aber nicht jetzt eine Klasse, wie damals Ausländerklasse hieß, sondern es gab eine sprachliche Aufwertung. Diese Klassen, wie vor keine Ahnung wie vielen Jahren, habe ich wieder vorgefunden. Diesmal hieß es dann eine Vorbereitungsklasse. Wieder nur türkische, kurdische Schülerinnen aus der Türkei, wieder ein Lehrer, der aus der Türkei kam. Ich bin mir sicher, dass ich als Einzige geschafft habe, aus dieser Klasse rauszukommen, in einer normalen deutschen Regelklasse. Und nach 2 Jahren habe ich meinen erweiterten Hauptschulabschluss geschafft. Gestern in dieser Vorbereitungsrunde ist mir nochmal klar geworden, dass ich in dieser Zeit, also diese 2 Jahre, auf das Schulsystem hier in Berlin und auf das, was danach kommen sollte, berufliche Bildung, ja, oder Schulabschluss nachholen oder Studium, in die Richtung wurden wir gar nicht beraten. Ich habe in den 2 Jahren nur einmal eine Beraterin vom Arbeitsamt gesehen. Das war meine einzige Beratung, die ich hier in Berlin erhalten habe. Meine Eltern kannten das System nicht. Heute noch ist es so, dass sehr viele Eltern, die seit vielen Jahren hier leben, das Bildungssystem, was auch sehr kompliziert ist, nicht richtig kennen. Aber auch viele Deutsche haben damit Probleme. Also man sagt, das Bildungssystem hier ist sehr durchlässig. Man hat die Möglichkeit, wirklich über Wege wieder vieles nachzuholen. Das stimmt. Aber das muss man erstmal kennen. Da muss man jemanden rechtzeitig begleiten, in die Hand nehmen. So, da habe ich eben den erweiterten Hauptschulabschluss geschafft. Meine Eltern wollten wie alle wieder zurückkehren. Das war immer bei allen Familien so. Ja, das hat sich, glaube ich, 20, 30 Jahre nicht geändert. Eine kleine Geschichte vielleicht, damit es deutlich wird. Ein Freund hat mal erzählt, er musste denselben Teppich für seine Mutter 4-mal zwischen Deutschland und der Türkei transportieren. Also 4-mal derselbe Teppich muss hin und her gebracht werden. So haben wir auch gelebt. Wenn man die Wohnung von damals so vor den Augen führt, hat man immer gesehen, entweder unter den Betten oder über den Schränken waren alles gestapelt, was neu war, in Verpackung für die Türkei. So hat mein Vater dann auch natürlich gesagt, eine Ausbildung anzufangen macht keinen Sinn. Wir werden in 2 Jahren zurückgehen. Die sind zum Teil heute noch da, leben zwar überwiegend in der Türkei, aber aus verschiedenen Gründen wie Kinder, Enkelkinder, Gesundheitsversorgung, haben sie immer noch Verbindung zu Deutschland. So, da stand ich auch vor der Frage, warte ich jetzt hier 2 Jahre oder arbeite ich? Ich habe mich für Arbeiten entschieden, habe bei Siemens angerufen, wurde auch gleich genommen. Damals war eben Thema Arbeitslosigkeit gar nicht. Man hat gleich Arbeit gefunden und als junge Frau hat man auch gut verdient, damaligen Verhältnissen, als ungelernte Kraft bei Siemens, hat man sich natürlich nicht beschwert. So sind damals mit mir in den 80ern sehr viele junge Menschen aus der Türkei, zweite Generation, zu diesen Fabrik und zu anderen Siemens-Fabriken gekommen. Wir alle als Ungelernte, manche konnten gut Deutsch, andere weniger, haben da angefangen zu arbeiten. Bis eigentlich Mitte der 90er. Dann eben vor 90 die Wende. Berlin hatte eben nicht mehr diesen Status, sich nicht bewegen zu können. Die Firmen haben entweder richtig modernisiert oder die wurden verlagert. Und als es um die Kündigung oder Verschlankung des Betriebes ging, waren die ersten Migranten, die gehen mussten. Natürlich hat man sie nicht sofort vor die Tür setzen können, das ging ja nicht. Man hatte ja einen Arbeitsvertrag, aber das wurde dann so schmackhaft gemacht, so Abfindungen und dergleichen. Oder wenn man keine Abfindung haben wollte, wurde erzählt, aber dann müssen sie mit nach Nauen kommen. Unser neuer Betrieb wird dort sein. Nauen, oh Gott, ehemaliger Osten, Ausländerfeindlichkeit. Thema Mölln, Solingen war hinter uns. Und viele andere Angriffe, Rostock. So haben sich sehr viele aus der zweiten Generation natürlich für das Geld entschieden. Die meisten von ihnen sind seitdem arbeitslos. Also Schule beendet oder nicht beendet, gleich bei Siemens angefangen, gearbeitet, solange die Arbeit da war. Und als die Arbeit Berlin den Rücken gekehrt hat, wurden diese Frauen und Männer arbeitslos. Manche von ihnen haben es geschafft, noch zum Beispiel bei der BVG sehe ich einige Kollegen, ehemalige Kollegen, als Fahrer zu arbeiten, aber viele sind seitdem erwerbslos. Vielleicht kurz noch zu meiner Tätigkeit als Gewerkschaftsvertreterin bei Siemens und dann würde ich sagen, erstmal machen wir hier weiter. Ziemlich am Anfang, also am ersten Tag war ich schon Gewerkschaftsmitglied, aber ich war 18, ich habe das nicht so richtig verstanden. Ich komme nicht unbedingt aus einer Familie, die politisch organisiert ist. Okay, ja, gute Gewerkschaftsmitglied, brav jeden Monat das Geld bezahlt, aber spätestens so noch ein paar Monate habe ich gesehen, oh Gott, was mache ich hier? Ja? Das ist so schwer, die Arbeit. Akkord. Am Band, Schichtsystem. Also das Geld, was ich bekomme, ist auf jeden Fall verdient. Und auf Dauer sehr schwierig. Dann gab es Sprachprobleme und nur 3 mit türkischen Wurzeln oder türkeistämmige Menschen aus der Türkei waren im Betriebsrat. 2 von ihnen waren eher für Dolmetschertätigkeiten bestellt. Und ein junger Mann, der wirklich als Betriebsrat da war. Da haben wir, oder nicht nur ich, also viele von uns gesehen, da brauchen wir auch andere. Wir brauchen Frauen, auch für frauenspezifische Themen. Aber auch Frauen und Männer, die das Land etwas näher jetzt kennen und nicht nur als Dolmetscher aktiv sind, für Rechte sich einsetzen können. So habe ich mich auch qualifizieren lassen durch die Seminare von der IG Metall, habe mich als Vertrauenskörperleitungsmitglied wählen lassen. Später zum Schluss, bevor ich da im Jahr 1995 aufgehört habe, war ich auch als Betriebsrätin tätig. Große Geschichte auch zu dieser Zeit, ich habe das nochmal gestern hier, leider ist mein Text hier drin über Siemens auf Türkisch gelesen. Also 1961 kamen die Menschen aus der Türkei und ich glaube 1972 wurde das Betriebsverfassungsgesetz geändert. Erst dann durften Menschen mit Migrationshintergrund Betriebsräte werden. Also 1955 war der Vertrag mit Rom, 1972 wurde das Gesetz überhaupt geändert, damit Menschen Betriebsräte sein sollten, könnten. Und als ich im Mutterschutz war, das ist wirklich wichtig jetzt, haben sich nur leider 7 Männer zusammengefunden, alle aus der Türkei mit kurdischen, türkischen Hintergrund. Und die haben gesagt, bei der Liste von IG Metall bekommen wir keinen Platz und wir gründen eine alternative Liste. Also die Migranten haben das selbst in die Hand genommen und haben eine Liste gegründet und die waren sehr erfolgreich, 7 kamen da rein. Und diese Männer, diese jungen Männer, eigentlich alle meiner Generation, wurden nach diesem Erfolg aus der IG Metall rausgeworfen, die Mitgliedschaft wurde beendet, später gab es natürlich viele Kämpfe diesbezüglich und die wurden wieder aufgenommen. Also so einfach, dieses Beispiel zeigt, so einfach geben auch Migrantinnen nicht das, was sie schon bekommen haben, ab, ja, sondern Frau, Mann, man muss gerade in einem Land, wo man neu ist, wirklich für seine Rechte stark kämpfen. Ja, vielen, vielen, vielen Dank, was du gerade beschreibst. Danke, Figen, was du gerade beschreibst, zeigt ja, dass die Strukturen eben nicht so angelegt waren, dass man hier bleiben soll, man qualifiziert wird, entsprechend es Möglichkeiten für die Kinder gibt, wirklich in der Schule anzukommen und dass die Selbstorganisierung, die gewerkschaftliche, aber auch die Organisierung in Vereinen und so weiter zentral auch ist in den migrantischen Communities und wir werden noch darauf zu sprechen kommen. Ich würde jetzt gerne, Mayfong, zu dir kommen. Die Geschichte in der DDR war, wie gesagt, ein bisschen anders. Wie war das, als du gekommen bist? Was hast du vorgefunden? Wie waren die Arbeits- und Wohnbedingungen und deine Situation damals in Rostock?